Abschnitt 53 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Obertan. Nach Bithynien. Es ist an einem Novembertage in der Potsdamer Straße auf dem Omnibus. 10 Uhr vormittags und wegen des Regens so finster, dass in den Läden Licht gebrannt werden muss. Man ist sich nicht klar darüber, was schlimmer aussieht, der Himmel oder die Erde. Die Erde ist mit einem kalten, schwarzen Schleim beschmiert, aber der Himmel seinerseits sieht aus wie ein alter, nasser Schauerlappen. Und man denkt auf dem Omnibus darüber nach, was unangenehmer ist. Kalter Schleim oder ein nasser Schauerlappen. Ein Proletarierwetter. Eine Gegend für Sklaven. Die Götter lieben dieses Land nicht und meiden es. Sie tafeln jetzt irgendwo am blauen Mittelmeer, auf einer strahlenden Wolke und trinken goldenen Wein und sprechen weiche, leise, griechische Worte. Auch für die Völker zu ihren Füßen fällt etwas ab. Ambrosische Brocken und die Splitter übermütig zerschlagener Kristallschalen fallen vom Tisch der Götter und liegen über seligen Ländern, wie ein fernes Blitzen und Leuchten. Warum wohnen wir hier unter dem Schauerlappen? Im Süden ist freies Land genug, das wir bebauen und besiedeln können. Ich stimme für Bithynien. Lasst uns alle nach Bithynien ziehen, so wie wir sind. Wir können ja auch dort im Omnibus hin und her fahren. Wir können ja auch dort ein Theater bauen und Stücke da drinnen aufführen, die wir dann am anderen Morgen wieder verreißen. Und es führe und verrisse sich lieblicher unter dem blauen Götterhimmel. Indessen stehe ich vorläufig auf dem Hinterperron eines Omnibusses und fahre die Potsdamer Straße entlang. Hinter uns trottet eine Droschke durch den Schmutz. Der Droschkenkutscher ist ein alter, dünner Mann mit glatt rasiertem Gesicht und sieht aus wie der Dante aus dem Museum in Neapel. Wie ein Dante, der einen lackierten Zylinder aufhat und dem der Regen von der Nase tropft. So sieht er aus. Der Dante-Kutscher raucht eine Zigarre, während er so dahin fährt. Es ist zwar den Droschkenkutschern streng verboten, Zigarren zu rauchen, aber er tut es doch, denn dieses ist seine Lebensbejahung. Seine Auflehnung, sein Dionysisches, aber er passt scharf auf und seine Augen gehen nach rechts und links, ob nicht irgendwo ein Schutzmann steht, der die Zigarre erblicken und ihn aufschreiben könnte. An der Straßenecke stehen gleich 8 Schutzmänner auf einmal. Sie wachen darauf, ob wir uns auch gesittet benehmen. Sie sind angestellt, uns im Zügel zu halten, falls einer von uns übermütig werden sollte, unter dem Schauerlappen. Falls einer von uns singen oder jauchzen oder jubeln oder sich sonst wie auflehnen sollte, dann sollen sie dieses unterdrücken. Dazu stehen sie 8 Mann da mit ihren Säbeln. Wie Dante sie sieht, nimmt er seine Zigarre schnell aus dem Munde und versteckt sie feige im Ärmel. Die Schutzmänner ahnen etwas, sie sehen ihn grässlich an und aus ihren Schnauzbärten trieft der Regen. Nach Bithynien. Ich bleibe dabei. Nach Bithynien. Ende von Abschnitt 53.